Ja, hi. Ja, da bin ich schon wieder. Hat jetzt doch schneller gegangen. Herzlich willkommen zur Ausgabe 2 meines Reisetagebuches hier aus Langenels. Ja, vielen Dank für euer Feedback auf Twitter. Ja, das ist einfach schön mitzubekommen, dass ihr das wertschätzt, was ich hier tue. Genau, Langenels, vielleicht ganz kurz dazu. Diesen Ort gibt es wirklich. Er befindet sich, falls ihr es nicht schon nachgeschaut habt, er befindet sich im Odenwald. Das nächstgrößere Dorf, muss man sagen. Nee, die sind bestimmt beleidigt. Die nächstgrößere Stadt ist Mudau, kennt man auch genauso wenig, aber in Schlagdistanz ist hier zum Beispiel Heidelberg, Würzburg ist ganz in der Nähe und ja, also von daher, es ist ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes in the middle of nowhere und man kennt hier eigentlich nichts, außer vielleicht nee, kennt man bestimmt auch nicht. Hier gibt's noch einen Ort, der heißt Buchen. Und Buchen ist der Ort, wo die Firma Seitenbacher ihr Müsli herstellen. Ja, viel mehr wahnsinnig Spannendes kann ich hier nicht beschreiben zu dieser kleinen Ortschaft. Jo, also wo ist Langenels? Genau. Ja, wie bin ich jetzt hier? Vielleicht auch mal noch ganz interessant. Also habe ich schon erzählt, ich war mal vor einigen Jahren hier in einem akuten Burnout. Aus diesem Besuch, sage ich mal so, hat sich eine richtig gute Freundschaft zu den damaligen Leitern dieses Hauses hier entwickelt. Und seitdem nutze ich die Gelegenheit, gerne ab und zu nochmal vorbeizukommen. Und es ist auch ein bisschen so, dass ich nicht wirklich als Gast hier wahrgenommen werde, sondern eher so als Family Member, könnte man sagen. Ja, das hat so Vor- und auch ganz kleine Nachteile. Und wobei Nachteile, naja, ich kenne halt dann halt auch dieses Gebäude ziemlich gut, weiß, wo was klemmt und quietscht und nicht mehr passt und mal was gemacht werden müsste und so habe ich dann heute auch ein paar kleinere Hausmeistertätigkeiten, um es mal so zu sagen, hier erledigt. Ist halt so. Das ist so jemanden, der sich hauptamtlich um Haus und Gebäude kümmert, gar nicht gibt. Das wird größtenteils von Ehrenamtlern hier gemacht. Und dann bleibt auch schon mal, weil die ja alle irgendwie im Beruf beschäftigt sind oder mit der Familie, dann bleibt auch schon mal ein bisschen was an der Seite liegen. Und in dem Fall heute waren es so ein paar Kleinigkeiten wie ein paar Türklinken wieder festzumachen, in einer Werkstatt, die hier ist, ein bisschen aufzuräumen, dass man da wieder Dinge findet. Ja, und dann kam heute Nachmittag der ganz spannende Moment, weil sich ein Techniker angesagt hat, der sich um die Telefonanlage hier im Haus kümmern wollte. Der kam dann auch tatsächlich. Und nicht alleine, der brachte noch einen Helfer mit und die beiden Jungs, die haben hier wirklich ganz ordentlich rangeklotzt. Das muss ich mal mit aller Achtung sagen. Die haben aus einem Kabelwirrwarr, ich habe leider vergessen, das vorher zu fotografieren. Ich habe nur eine Fotografie von nachher. Die füge ich auch diesem Podcast hier bei oder dieser Ausgabe. Also die haben aus einem völligen Kabelwirrwarr eine umgestrickten alten ISDN-Telefonanlage, haben die was einigermaßen Vernünftiges hergestellt. Und also dazu, da muss man schon sagen, Respekt. Also die haben Leitungen gesucht, gefunden, geschaltet, den größten Teil der Telefonie dann über Funk abgedeckt, haben auch den Internetzugang wieder erfolgreich hergestellt. Und so, dass man also mit dieser Arbeit absolut zufrieden sein kann. Das war ein richtig cooler Job, den die gemacht haben. Ja, da hatte ich dann halt nur am Rande mit zu tun, habe ein bisschen hier und da beraten und ein bisschen dabei geguckt, Kaffee geliefert. Ja, und genau, so solche Dinge getan. Ja. Ansonsten war das heute wieder ein herrlich, echt schön entspannter Tag bei bestem Wetter, das ich auch nochmal draußen genossen habe. Ja, und so bin ich heute Abend eigentlich total, was heißt eigentlich, heute Abend bin ich total happy. Es geht mir ziemlich gut. Ich bin wohlgenährt. Heute Mittag gab es ein Wunschessen. Ich durfte mir ein Essen wünschen. Das hat man im Vorfeld schon per E-Mail mit mir geklärt. Und da zwei der Mitarbeiter, also die ehemaligen Leiter, die jetzt hier als Ehrenamtler arbeiten, da die aus dem Schwabeländle kommen, habe ich mir Linsen mit Spätzle und Seidewürst gewünscht. Das war ein Fest, also so Linsen so ein bisschen sauer angemacht und hausgemachte Spätzle à la Elisabeth. Herrlich, klasse, sehr lecker, tippitoppi, aber auch mit den zu erwartenden Nebenwirkungen, über die ich jetzt den Mantel des Schweigens breite. Und ja, genau, und das nicht zum zum Besten gebe. Ja, gut. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Oder fällt mir noch gerade was ein, was heute so noch ganz speziell war und nicht unbedingt loswerden möchte? Nö, eigentlich nicht. Alles gut. Und sonst erzähle ich es halt morgen. Okay. Dann sage ich einen schönen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer ihr das hört. Und bis denne.